kommunistische Organisation. Grundlagenschule. Kapitel 6.3. Die proletarische Revolution. Die Durchsetzung der kapitalistischen Gesellschaft ging überall in der einen oder anderen Form durch revolutionäre Klassenkämpfe vonstatten. In Frankreich führten diese Kämpfe zur politischen Machtübernahme der Bourgeoisie in der großen französischen Revolution. In anderen Ländern nahm die Entstehung eines bürgerlich-kapitalistischen Staates einen anderen Verlauf, teilweise auch im Kompromiss mit der alten herrschenden Klasse des Feudaladels, so zum Beispiel in Deutschland. Doch die bürgerliche Umwälzung als solche fand überall statt. Kapitel 6.3.1. Der Unterschied der proletarischen Revolution zu früheren Revolutionen. Auch die neue Gesellschaftsordnung des Sozialismus kann sich nur auf revolutionärem Weg durchsetzen. Die sozialistische Revolution ist jedoch in doppelter Hinsicht eine radikalere Revolution, als es die bürgerlichen Revolutionen waren. Erstens ist ihr Ziel nicht die Ersetzung einer Ausbeuterklasse durch eine andere, sondern die Abschaffung der Ausbeutung und des Privateigentums an den Produktionsmitteln überhaupt. Anders als frühere gesellschaftliche Umwälzungen schafft die proletarische Revolution daher auch zum ersten Mal eine neue Form der politischen Herrschaft, in der wirklich die große Mehrheit die Macht ausübt und die Gesellschaft nach ihren Interessen und Bedürfnissen gestaltet. Zweitens unterscheidet die proletarische Revolution sich von der bürgerlichen Revolution darin, dass sie als politische Umwälzung beginnt und erst darauf die Neuordnung der gesamten Gesellschaft und Ökonomie folgt. Bei den bürgerlichen Revolutionen war das ganz anders. Die Entstehung der kapitalistischen Wirtschafts- und Gesellschaftsstrukturen begann schon lange vor der Revolution im Schoße des Feudalismus, vor allem in den Städten. Das ist aber bei der sozialistischen Produktionsweise nicht möglich. Sozialistische gesellschaftliche Verhältnisse entstehen nicht schon von selbst innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft. Das liegt zum einen daran, dass die kapitalistische Produktionsweise sich alle anderen Gesellschaftsstrukturen unterordnet und sie im kapitalistischen Sinne umfunktioniert. Auch zum Beispiel das Wirtschaften in Kooperativen oder Genossenschaften, das oberflächlich betrachtet gewisse Ähnlichkeiten mit sozialistischen Produktionsformen aufweist und manchmal aus der Besetzung von bankrotten Betrieben hervorgeht, erlaubt keinen Ausbruch aus dem kapitalistischen Rahmen. Ähnliches gilt auch für Staatsunternehmen unter kapitalistischen Bedingungen. Solange der Kapitalismus insgesamt weiter besteht und die vorherrschende Produktionsweise bleibt, produzieren auch Kooperativen oder Staatsunternehmen weiterhin für den kapitalistischen Markt. Sie müssen ihre Produkte verbilligen und an die Nachfrage anpassen. Sie müssen Gewinn machen und können ihren Arbeitern keinen allzu hohen Lohn zahlen, um in der Konkurrenz bestehen zu bleiben. Aufgrund der Konkurrenz können sie auch bankrott gehen, womit das Risiko letzten Endes an den Arbeitern oder beim Staat haften bleibt, der die Verluste über das Steuersystem in der Regel wieder auf die Arbeiterklasse abwälzt. Kooperativen oder Staatsbetriebe leisten keinen Beitrag zur besseren Organisierung der Arbeiterklasse oder zur Entstehung eines revolutionären Bewusstseins. Sie fordern die Herrschaft des Kapitals nicht heraus und werden daher von der Bourgeoisie auch nicht als Gefahr wahrgenommen und bekämpft. Im Gegenteil, können sie in bestimmten Entwicklungsphasen sehr nützlich für die herrschende Klasse sein, weil durch Verstaatlichungen das Kapital auf einer stärkeren Grundlage neu organisiert werden kann und Verluste auf die ganze Gesellschaft umgelegt werden, oft um die Betriebe zu einem späteren Zeitpunkt wieder zu privatisieren. Die sozialistische Gesellschaft, die zentrale Planung der Produktion unter der Herrschaft der Arbeiterklasse, kann sich nur als Ergebnis einer Revolution durchsetzen, die beides schafft. Erstens die Zerschlagung der politischen Klassenherrschaft des Kapitals und den Aufbau eines Arbeiterstaats. Zweitens die Schaffung einer neuen Wirtschaftsordnung mit gesellschaftlichem Eigentum an den Produktionsmitteln und zentraler Planung. Auch deshalb stellt die sozialistische Revolution eine viel tiefgreifendere gesellschaftliche Umwälzung dar als frühere Revolutionen. Kapitel 6.3.2. Was ist die Hauptfrage der Revolution? Zitat: Die Hauptfrage jeder Revolution ist zweifellos die Frage der Staatsmacht. Welche Klasse die Macht in den Händen hat, das entscheidet alles. Zitat Ende, Lenin, eine der Kernfragen der Revolution. Denn ohne die Eroberung der politischen Macht durch die Arbeiterklasse, ohne die Schaffung eines neuen Staats, in dem die Arbeiterklasse und die Volksmassen die Macht ausüben, kann auch der Aufbau der neuen Gesellschaft nicht in Angriff genommen werden. Solange der bürgerlich-kapitalistische Staat weiterhin besteht, werden seine verschiedenen Apparate jede Bestrebung zur revolutionären Veränderung der Gesellschaft mit allen Mitteln bekämpfen und letztlich auch zu verhindern wissen. Selbst wenn die kommunistische Partei in der Regierung ist, bleiben die restlichen Staatsapparate in der Hand der Bourgeoisie und sind in der Lage, die Kommunisten an revolutionären Maßnahmen zu hindern. Sie werden es schaffen, die Kommunisten entweder als linke Feigenblätter in das bürgerliche System einzubinden, bis sie für den Kapitalismus keine Gefahr mehr darstellen, oder ihre Regierung gewaltsam zu stürzen. Der Staat ist die effektivste, am besten organisierte Maschinerie zur Durchsetzung der Klassenherrschaft, die es gibt. Die Arbeiterklasse hat dem, solange sie nicht selbst ihre eigene Staatsmacht aufgebaut hat, nichts Vergleichbares entgegenzusetzen. Deshalb ist ein friedlicher Weg zum Sozialismus als Marsch durch die Institution des Staates nicht möglich. Am Sturz und der Zerschlagung dieser Maschinerie führt kein Weg vorbei, um die Arbeiterklasse an die Macht zu bringen. Die Zerschlagung des kapitalistischen Staates bezieht sich vor allem auf die Organe der politischen Herrschaft der Bourgeoisie und speziell auf die Repressionsorgane, das heißt beispielsweise auf die Regierung und ihre Apparate, die Armee, die Polizei und Geheimdienste. Sicherlich gibt es auch bestimmte Apparate, die von der Arbeitermacht in veränderter Form übernommen werden können, zum Beispiel die öffentliche Infrastruktur, Teile der Verwaltung und so weiter. Aber in der Notwendigkeit der revolutionären Machtübernahme ändert sich daran nichts. Kapitel 6.3.3: Wie entsteht eine revolutionäre Situation? Aber wenn der bürgerliche Staat so mächtig ist, wie kann die Arbeiterklasse ihn dann überhaupt stürzen? Ist die Idee einer Arbeiterrevolution nicht doch nur ein schöner Traum, der sich nicht realisieren lässt? Die meiste Zeit über ist es natürlich tatsächlich so, dass der kapitalistische Staat zu mächtig ist, um ihn durch eine Revolution zu stürzen. Es reicht nicht einfach aus, dass die Arbeiterklasse sich gut organisiert und es eine kommunistische Partei gibt, die eine führende Rolle in den Kämpfen spielt. Solange die kapitalistische Gesellschaft sich in gewöhnlichen Bahnen entwickelt, also ohne dass es zu großen Krisen kommt, hat der bürgerliche Staat immer noch genügend Optionen, um die Arbeiterklasse im entscheidenden Moment in die Irre zu führen, mit falschen Versprechungen oder vorübergehenden Zugeständnissen zu locken und gewaltsam zu unterdrücken. Zum Unglück für die Kapitalisten gibt es im Kapitalismus aber nicht nur die Zeiten der politischen Stabilität. Die Akkumulation des Kapitals wird von regelmäßigen Wirtschaftskrisen unterbrochen, die im entwickelten Kapitalismus tendenziell häufiger und tiefer werden. Dadurch schwinden regelmäßig auch die wirtschaftlichen Spielräume, um der Arbeiterklasse ökonomische Zugeständnisse zu machen. Sie also mit höheren Löhnen, sozialer Sicherheit und dem Versprechen einer besseren Zukunft zu ködern. Die Verelendung breiter Bevölkerungsschichten, der soziale Abstieg von Teilen des Kleinbürgertums ins Proletariat, die anhaltende Massenarbeitslosigkeit und so weiter entlarven die Propagandalüge vom Wohlstand für alle in den Augen von immer mehr Menschen. Die wirtschaftlichen Krisen begünstigen die Entstehung von politischen Krisen, bei denen die Herrschaft der bisherigen politischen Vertretung des Kapitals von den Volksmassen offen in Frage gestellt wird. In diesen Zeiten versucht die Bourgeoisie, durch die Aufstellung neuer, unverbrauchter politischer Kräfte bei den Massen das Vertrauen in den Kapitalismus wiederherzustellen oder zumindest die Arbeiterklasse davon zu überzeugen, dass es keine Alternative gibt und eine Revolution unmöglich ist oder alles nur noch schlimmer machen würde. Sie kann aber nicht verhindern, dass es immer wieder zu revolutionären Situationen kommt, in denen ihre Herrschaft ins Wanken gerät. Zitat: Zur Revolution genügt es nicht, dass sich die ausgebeuteten und unterdrückten Massen der Unmöglichkeit, in der alten Weise weiterzuleben, bewusst werden und eine Änderung fordern. Zur Revolution ist es notwendig, dass die Ausbeuter nicht mehr in der alten Weise leben und regieren können. Erst dann, wenn die Unterschichten das Alte nicht mehr wollen und die Oberschichten in der alten Weise nicht mehr können, erst dann kann die Revolution siegen. Dann ist eine Regierungskrise gegeben, die sogar die rückständigsten Massen in die Politik hineinzieht. Das Merkmal einer jeden wirklichen Revolution ist die schnelle Verzehnfachung, ja, Verhundertfachung der Zahl der zum politischen Kampf fähigen Vertreter der werktätigen und ausgebeuteten Masse, die bis dahin apathisch war. Die Regierung kraftlos macht und es den Revolutionären ermöglicht, diese Regierung schnell zu stürzen. Zitat Ende. Lenin, der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit im Kommunismus. In der Geschichte entstanden solche Situationen sehr oft als Folge von Kriegen, besonders als Folge einer militärischen Niederlage der herrschenden Klasse im eigenen Land. Denn im Krieg ist die herrschende Klasse gezwungen, all ihre Ressourcen für die Kriegsanstrengungen aufzuwenden. Eine Niederlage kann die Staatsapparate an den Rand des Zusammenbruchs treiben. Gleichzeitig ist ein großer Teil der Arbeiterklasse bewaffnet und die Verelendung erreicht ein in Friedenszeiten nicht dagewesenes Ausmaß, sodass die Unzufriedenheit in der Bevölkerung anschwillt. Am Ende des Ersten Weltkriegs kam es infolgedessen zu Revolutionen in verschiedenen Ländern wie Russland, Deutschland, Ungarn und Finnland, wobei nur die russische Revolution letztendlich siegreich war. Nach dem Zweiten Weltkrieg breitete sich der Sozialismus nach Osteuropa, China, Vietnam und Korea aus und in vielen anderen Ländern erstarkten die kommunistischen Parteien enorm. Eine revolutionäre Situation, in der sowohl die Herrschaft der Bourgeoisie entscheidend geschwächt ist, als auch die Arbeiterklasse und Volksschichten grundsätzlich Veränderungen wollen, entsteht also aufgrund von objektiven Faktoren. Also durch die gesellschaftliche Entwicklung und nicht nur durch eine bestimmte Politik der kommunistischen Partei. Eine revolutionäre Situation lässt sich also nicht einfach beliebig herbeiführen, indem die Kommunisten einfach nur die richtige Politik machen und dadurch Schritt für Schritt Kräfte akkumulieren. Das Verhältnis von objektiven und subjektiven Faktoren bei der Entstehung einer revolutionären Situation genauer zu analysieren und zu verstehen, kann hier nicht geschehen. Es ist eine Fragestellung für die weitere Klärung der Strategiefrage in der kommunistischen Bewegung. Kapitel 6.3.4: Die Vorbereitung auf die Revolution. Die Aufgabe der kommunistischen Partei ist es, sich so gut wie möglich auf die revolutionäre Situation vorzubereiten, indem sie ihre eigenen Reihen stärkt, ihren wissenschaftlichen Blick auf die gesellschaftlichen Verhältnisse schärft und ihren Einfluss auf die Arbeiterklasse in den Gewerkschaften und verschiedenen Formen der Massenorganisierung aufbaut. Für all das ist entscheidend, dass sie ihre Politik auf der Grundlage einer klaren revolutionären Strategie entwickelt, die bei jeder einzelnen konkreten Entscheidung als Kompass dient. Unter diesen Voraussetzungen kann auch eine verhältnismäßig kleine kommunistische Partei, die unter normalen Bedingungen keine Mehrheit in der Arbeiterklasse hinter sich stehen hat, in der revolutionären Situation schlagartig an Einfluss gewinnen und angesichts eines explosiven Anstiegs der revolutionären Stimmung in den Massen eine führende Rolle spielen. Die Vorbereitung des subjektiven Faktors, also der organisierten revolutionären Arbeiterklasse, auf die entsprechende Entwicklung des objektiven Faktors, also auf ein Heranreifen der revolutionären Situation, ist die zentrale Aufgabe der kommunistischen Partei innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft. Es ist also wichtig zu verstehen, dass die revolutionäre Bewegung sich nicht als langsame, schrittweise Akkumulation von Kräften entwickelt, bis sie irgendwann stark genug ist, um die Macht zu übernehmen. Dies ist nicht möglich, weil sich auch die kapitalistische Gesellschaft nicht in dieser Weise entwickelt. Die verschiedenen Faktoren, die den Anstieg des Klassenbewusstseins fördern oder hemmen, hängen einerseits von der Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft, ihren Rhythmen, Aufschwüngen und Krisen ab. Sie hängen andererseits aber auch von politischen Ereignissen wie Kriegen, politischen Unruhen, Konflikten innerhalb der herrschenden Klasse und so weiter ab. Deshalb wird auch die Entwicklung der Arbeiterbewegung sich in bestimmten Phasen nur sehr schleppend hinziehen, in anderen Phasen auch an Kraft verlieren, um dann wieder eine massive Beschleunigung zu erleben. Dessen muss sich die kommunistische Partei bewusst sein und die Anzeichen für den jeweils vorherrschenden Entwicklungstrend analysieren und einschätzen können, um angemessen darauf zu reagieren. Ansonsten wird sie beim spontanen Aufschwung der Bewegung nicht darauf vorbereitet sein, darin eine führende Rolle zu spielen, während sie beim Abschwung den vorübergehenden Charakter dieser Entwicklung nicht sieht und dadurch den Mut verlieren kann. Eine stark aufgestellte und ideologisch klare kommunistische Partei ist in der Lage, auch in ungünstigen Zeiten dem Druck standzuhalten, der von allen Seiten auf sie einwirkt. Forderungen nach Anpassungen an die bürgerliche Ideologie, nach Aufgabe ihrer revolutionären Ziele und so weiter. Nicht zusammenzubrechen und ihre Mitgliederbasis sogar zu stärken. Kapitel 6.3.5 Die Rolle der Kommunistischen Partei in der Revolution. Die erfolgreiche Durchführung der Revolution unter den Bedingungen der revolutionären Situation ist allerdings nicht Aufgabe der Partei allein. Es ist Aufgabe der Arbeiterklasse und ihrer Verbündeten, die selbst mobilisiert und organisiert sein müssen. Zwischen Partei und Arbeiterklasse kann es dabei keine starre Trennung geben, sondern die Partei muss tiefe Wurzeln in der Arbeiterklasse geschlagen haben und von dieser als revolutionäre Führung akzeptiert werden. Die Machtorgane, die in der revolutionären Situation die Staatsmacht übernehmen, sind aber keine Organe der Partei, sondern Räte, die als Organe des Volkswillen fungieren. Die klassenkämpferische Arbeiterbewegung schafft diese Räte schon im Verlauf des Klassenkampfes, einfach weil sie die geeignetste Form darstellen, in denen die Arbeiterbewegung ihre Kräfte zusammenführen und demokratische Entscheidungen fällen kann. In der Revolution erhalten sie aber eine besondere Bedeutung, weil sie als der Ort, an dem sich der Wille der revolutionären Massen kristallisiert und ausdrückt, gleichzeitig auch die Organe werden, die an die Stelle der alten kapitalistischen Staatsmacht treten, die Regierungsgeschäfte übernehmen und die ersten revolutionären Maßnahmen organisieren. Zur Versorgung der am schlimmsten notleidenden Menschen, zur Verstaatlichung der größten Unternehmen, zum Schutz der Revolution vor inneren und äußeren Gegnern und so weiter. Die Räte an sich haben noch keinen revolutionären Charakter. Schließlich gibt es Räte auch im Kapitalismus, zum Beispiel Betriebsräte, Nachbarschaftsräte und so weiter. Ob sie sich zu einem Organ der revolutionären Macht entwickeln oder nicht, hängt vom Einfluss der kommunistischen Partei und ihrer richtigen Herangehensweise ab. Die kommunistische Partei kann also keineswegs anstelle der Arbeiterklasse die Macht übernehmen, und doch spielt sie die entscheidende Rolle in der Revolution. Als organisierte Vorhut der Arbeiterklasse ist sie auch und gerade in der revolutionären Situation diejenige Kraft, die den einzigen Ausweg zugunsten der Arbeiterklasse aufzeigt und dafür kämpft, alle Kräfte auf dieses Ziel auszurichten. Die Kommunisten müssen zu diesem Zeitpunkt in allen Bereichen des Klassenkampfes schon eine anerkannte führende Rolle spielen, so dass ihr politischer Lösungsvorschlag, der Sozialismus, Gehör findet und in den Massen als ernste Möglichkeit diskutiert und übernommen wird. Sie organisiert dabei die Massen und befähigt sie dazu, die Umstände richtig zu erkennen. Es muss also bereits vor der Revolution eine politische Führung der Massen durch die Partei geben, auch wenn es innerhalb des Kapitalismus nicht möglich sein wird, dass die marxistische Weltanschauung in der gesamten Gesellschaft zur Vorherrschenden wird. Es ist auch unumgänglich, dass die kommunistische Partei bei der Durchführung der revolutionären Machtübernahme eine aktiv führende Rolle ausübt. Denn die Planung und Durchführung einer solchen Aktion kann nicht von dezentralen oder breit aufgestellten und damit zu einem gewissen Grad unverbindlichen Massenorganisationen geleistet werden. Sie erfordert ein hohes Maß an Zentralisierung und schneller Entscheidungsfähigkeit durch ein Organ, das in seiner Spitze ein Höchstmaß an umfassender Kenntnis der Lage und der Wünsche der Massen, revolutionärer Weisheit, Verantwortungsbewusstsein und Geduld vereint. Trotzdem ist die Durchführung der Revolution aber das Gegenteil eines undemokratischen Putsches, so wie es in der antikommunistischen Propaganda oft dargestellt wird. Denn die Partei agiert in der Revolution als der bewussteste, am besten organisierte Teil der revolutionären Klasse und kann sich dabei nicht über den Willen der Arbeiterklasse hinwegsetzen. Die kommunistische Partei muss im Verlauf der Revolution zwar die Entscheidung über konkrete Schritte und Maßnahmen treffen, einschließlich Maßnahmen zur Machtübernahme. Das ergibt sich schon daraus, dass sie die einzige Kraft ist, die organisiert genug ist und in sich die Erfahrungen der gesamten Bewegung konzentriert, um solche Entscheidungen treffen zu können. Sie entscheidet jedoch nicht im Allgemeinen über den Zeitpunkt der Revolution, da sie ja erst in einer Situation handeln kann, in der die große Mehrheit der Arbeiterklasse und Volksmassen bereits in einem Gegensatz zum kapitalistischen System steht und in ihrem Kampf die führende Rolle der kommunistischen Partei und ihrer Weltanschauung aus freien Stücken akzeptiert. Noch übernimmt die Partei selbst als kleine Clique und unabhängig von den Massen die Macht und füllt sie mit ihren Funktionären aus, sondern leitet vielmehr die breiten Massen der Werktätigen dabei an, dass diese ihre eigenen Lebensbedingungen unter ihre Kontrolle nehmen können. Natürlich spielen die Kader und Funktionäre der kommunistischen Partei im Falle einer erfolgreichen proletarischen Revolution auch im Aufbau des Sozialismus und den Organen der Arbeitermacht eine entscheidende Rolle. Sie tun dies jedoch aufgrund der Unterstützung, die sie in den Massen erhalten und nicht einfach aufgrund von Parteibeschlüssen. Handelt die Partei gegen den Willen der Mehrheit der Klasse, kann sie auch keinen Erfolg haben, denn gegen die Macht der alten herrschenden Klasse und ihrer Verbündeten im In- und Ausland können die Kommunisten sich nur durchsetzen, wenn ihr Programm der gesellschaftlichen Umwälzung von den breiten Massen unterstützt wird. Der revolutionäre Aufstand der Arbeiterklasse, die Zerschlagung des kapitalistischen Staates und die Konfrontation mit den Unterdrückungsapparaten des Staates sind natürlich kein gemütlicher Spaziergang im Park. Es geht ja darum, die ganze Gewaltmaschinerie der Bourgeoisie auszuschalten und einen grundlegend neuen Staat zu schaffen, der die breitesten Massen direkt in die Verwaltung und Umgestaltung der Gesellschaft mit einbezieht. Auch die Enteignung und Vergesellschaftung der Industriebetriebe, der Banken, des öffentlichen Verkehrs, des Bodens und so weiter geschieht dabei nicht im Einvernehmen mit den vorherigen Eigentümern. Im Gegenteil, diese Produktionsmittel werden ihnen mit Hilfe der neuen Staatsmacht entrissen, um sie in den Dienst der gesamten Gesellschaft stellen zu können. Kapitel 6.4 – Der proletarische Internationalismus. Der Klassenkampf wird in erster Linie auf der nationalstaatlichen Ebene geführt. Die Staatsmacht existiert nur auf nationaler Ebene. Es gibt keinen Weltstaat oder ähnliches. Auch die Bildung zwischenstaatlicher Institutionen und Bündnisse wie der EU ändert daran nichts Grundsätzliches. Daher ist auch der Kampf um die Macht der Arbeiterklasse vor allem nationalstaatlich bestimmt. Die Bedingungen, unter denen der Klassenkampf sich entwickelt, sind vor allem durch die Entwicklung der nationalen Wirtschaft, der nationalstaatlichen Politik und so weiter und der Organisation der Arbeiterklasse auf nationaler Ebene bestimmt. Auch nehmen wir als Internationalisten keine feindliche Haltung zur Heimatverbundenheit oder den patriotischen Gefühlen der Massen ein. Denn diese Gefühle richten sich an sich keineswegs gegen andere Länder oder Völker. Sie können vielmehr ein Anknüpfungspunkt für den Klassenkampf sein, weil es das Kapital ist, das die Heimat dem Profitinteresse unterwirft, rücksichtslos die Umwelt zerstört und Land und Leute in Kriege führt, in denen sie nichts zu gewinnen haben. In vielen Ländern spielen oder spielten nationale Befreiungskämpfe der Völker, die von imperialistischen oder anderen reaktionären Staaten unterdrückt werden, eine wichtige Rolle und verbanden sich in dem revolutionären Kampf für den Sozialismus. Von den nationalen antifaschistischen Befreiungskämpfen während des Zweiten Weltkriegs in Jugoslawien, Griechenland, Italien, der Sowjetunion und so weiter, über antiimperialistische und antikoloniale Bewegungen unter der Führung marxistischer Kräfte in China, Korea, Vietnam, Angola, Ghana, Burkina Faso und vielen anderen afrikanischen Ländern, Kuba, Zentralamerika und so weiter, bis hin zum heutigen Widerstand des palästinensischen Volkes gegen die israelische Besatzung und Unterdrückung, gibt es zahllose Beispiele dafür. Doch obwohl es falsch ist, das nationale Element des Klassenkampfes zu leugnen oder zu vernachlässigen, reicht die nationale Organisierung der Arbeiterklasse nicht aus. Denn der Imperialismus ist nicht auf einzelne Nationalstaaten beschränkt, sondern er ist das weltweit vorherrschende System. Das gilt nicht nur in dem allgemeinen Sinne, dass der Monopolkapitalismus den ganzen Globus beherrscht und die Politik vorwiegend in seinem Interesse gemacht wird. Es gilt auch in dem Sinne, dass die Imperialisten aller Länder trotz ihrer Differenzen und Konflikte zusammenarbeiten, um gegen die Arbeiterbewegung vorzugehen. Trotz der zwischenimperialistischen Widersprüche gibt es eine internationale Organisation und Regelwerke, die überall auf der Welt einer effektiveren Ausbeutung der Arbeiterklasse durch das Kapital, der Sicherung des Privateigentums und so weiter dienen. Die Arbeiterklasse ist dagegen heute fast überhaupt nicht mehr international organisiert. Es gibt keine revolutionäre Weltorganisation mehr, die eine gemeinsame Strategie der Arbeiter der Welt entwickeln und umsetzen könnte. Die Arbeiterklasse hat also der internationalen Kooperation des Kapitals wenig entgegenzusetzen. Kapitel 6.4.1. Warum braucht die Arbeiterklasse eine internationale Organisation? Die Notwendigkeit einer internationalen Organisation der Arbeiterklasse ergibt sich auch daraus, dass der Kapitalismus die gegenseitige Abhängigkeit der Länder voneinander entwickelt und verstärkt. Was in einem Land geschieht, hat oft vielfache Auswirkungen auf die Nachbarländer, die Verbündeten und Handelspartner und das Weltsystem als Ganzes. Eine Wirtschaftskrise in den USA wirkt sich sofort auf die Wirtschaft in Europa aus. Ein Konflikt oder gar ein Krieg zwischen China und den USA betrifft nicht nur diese beiden Länder, sondern die ganze Welt. Aus dieser wechselseitigen Abhängigkeit folgt für die Arbeiterklasse, dass sie ohne eine internationale Organisation nicht in der Lage ist, gemeinsam auf internationale Herausforderungen zu reagieren. Der Klassenkampf bleibt dann nationalstaatlich isoliert und die Waffe der Klassensolidarität kann kaum effektiv zum Einsatz kommen. Dabei ist auch die Arbeiterklasse eines Landes von den Arbeitern der anderen Länder abhängig. Die Erfolge des Klassenkampfes oder gar der Sieg der sozialistischen Revolution in einem Land begünstigen oder erleichtern den Kampf in anderen Ländern. So zeigt die historische Erfahrung, dass Revolutionen immer weit über die Landesgrenzen hinaus einen Einfluss auf den Bewusstseinsstand in anderen Ländern hatten. Die Oktoberrevolution 1917 führte in den Folgejahren zu revolutionären Kämpfen in Deutschland, Ungarn, Finnland, Italien, der Mongolei und so weiter. Und in den meisten Ländern der Welt zur Gründung der kommunistischen Parteien. Die Arbeiterklasse kann ihren Kampf nur gewinnen, wenn sie sich nicht entlang nationaler Linien spalten lässt. Das gilt sowohl für das Verhältnis zwischen den Arbeitern verschiedener Länder als auch für die Arbeiter eines Landes. Kein Land der Welt ist ethnisch homogen. Der Kapitalismus bringt Migration und Flucht ständig hervor, weil er überall Elend produziert, Kleinbauern von ihrem Land vertreibt, Menschen in die Arbeitslosigkeit stürzt oder imperialistische Kriege und Stellvertreterkonflikte hervorruft, so dass es für viele Menschen zu einer Überlebensfrage werden kann, die eigene Heimat zu verlassen. Dadurch vermischen sich in jedem Land Menschen mit unterschiedlicher Herkunft, Hautfarbe, Sprache, Kultur und Religion. Der Großteil dieser Migrationsbewegung betrifft die Arbeiterklasse, da ihre Ursache meistens die Flucht vor Elend oder Krieg ist. In den allermeisten Fällen leben die Migranten deshalb unter Bedingungen besonderer Armut und Unterdrückung. Sie haben zumeist nicht dieselben Rechte wie die ortsansässige Arbeiterklasse, sind von Abschiebungen, rassistischer staatlicher Diskriminierung betroffen und gewaltsamen Übergriffen durch Faschisten oft schutzlos ausgesetzt. Kapitel 6.4.2: Rassismus und Nationalismus. In der Arbeiterklasse wirken Rassismus und Nationalismus als Spaltungsinstrumente, die einen Teil der Klasse gegen einen anderen aufbringen und damit vom Kapital und dem Imperialismus als dem wirklichen Feind aller Arbeiter ablenken. Es sollte also nicht verwundern, dass rassistisches Bewusstsein auf vielfältige Weise vom Staat, den Massenmedien und oft genug auch von Unternehmern im Betrieb gefördert wird, um politische Ziele durchzusetzen und die Organisierung der Arbeiterklasse zu schwächen. Denn eine Arbeiterklasse, die nach Nationalitäten oder entlang anderer Grenzen gespaltet ist, ist schwach und kann leicht geschlagen werden. Rassismus und Nationalismus haben für das Kapital auch noch weitere Funktionen. So dient die rassistische Abwertung der Völker anderer Länder auch dazu, imperialistische Kriege zu rechtfertigen. Zum Beispiel, indem behauptet wird, man wolle diesen angeblich unzivilisierten Menschen die Zivilisation oder die Demokratie bringen. Oder indem die gewaltsame Durchsetzung imperialistischer Interessen als Vaterlandsverteidigung dargestellt wird. Der Imperialismus geht immer mit der Beherrschung, Unterdrückung, zeitweise auch direkten Kolonisierung von Völkern und anderen Ländern und Kontinenten einher. Unterdrückung dieser Art lässt sich nur durch eine Ideologie aufrechterhalten, die von der Überlegenheit des weißen Mannes oder der westlichen Werte und Gesellschaftsmodelle ausgeht. Nationalistische Verblendung dient auch in Friedenszeiten dazu, dass die Arbeiter eines Landes sich mit dem wirtschaftlichen Erfolg ihrer Kapitalisten oder ihres Staates identifizieren, weil sie nicht verstehen, dass der Erfolg des Kapitals nur auf ihrem Rücken und auf ihre Kosten errungen wird. All diese ideologischen Einflüsse wirken auf das Bewusstsein der Arbeiterklasse äußerst schädlich und die Kommunisten müssen sie entschlossen bekämpfen. Sie müssen aufzeigen, dass die Arbeiter aller Nationalitäten ein gemeinsames Interesse daran haben, das Ausbeutersystem zu stürzen und dass nur der gemeinsame Kampf überhaupt Aussicht auf Erfolg hat. Kapitel 6.4.3 Die Erfahrungen von drei Internationalen der Arbeiterklasse. Die Arbeiterklasse hat bereits eine lange zurückreichende Erfahrung mit Formen der internationalen Organisation. 1847 wurde in London mit Beteiligung von Marx und Engels der Bund der Kommunisten gegründet. Damit bestand zum ersten Mal eine revolutionäre Vereinigung der Kommunisten mit dem Anspruch, die Arbeiterklasse international zu vertreten. 1864 ging daraus, ebenfalls in London, die Internationale Arbeiterassoziation IAA oder Erste Internationale hervor, in der verschiedene sozialistische Arbeiterorganisationen zusammengeschlossen waren. In dieser ersten Internationale der Arbeiterklasse gab es jedoch noch politisch sehr unterschiedliche Strömungen, so dass ein wirklich schlagkräftiger gemeinsamer Kampf nicht entstehen konnte. Neben Marx und Engels, die für eine kommunistische Ausrichtung der Internationalen standen, übte auch der Anarchist Michail Bakunin großen Einfluss aus. Bakunin lehnte eine zentrale Führung der Internationale und den Kampf für die Herrschaft der Arbeiterklasse ab. Dieser Konflikt führte zur Spaltung der Internationalen. Letztlich kam es 1876 zu ihrer vollständigen Auflösung. 1889, nach dem Tod von Marx, wurde dann unter starker Mitwirkung von Engels in Paris die Zweite Internationale gegründet. Vor Beginn des Ersten Weltkriegs hatten die Arbeiterparteien der Internationale sich gegenseitig zugesichert, im Fall eines Krieges gemeinsam gegen den Krieg zu kämpfen. Als es dann aber 1914 zum Krieg kam, stellten sich die allermeisten Parteien der Internationale auf die Seite der Imperialisten ihres eigenen Landes und unterstützten den Krieg. Daran zeigte sich, wie sehr die Arbeiterparteien vom Opportunismus und den bürgerlichen Einflüssen korrumpiert waren, wie sehr ihre revolutionäre Rhetorik nur noch aus hohlen Phrasen bestanden hatte. Infolge dieses offenen Verrats an der Arbeiterklasse löste sich die Zweite Internationale während des Krieges faktisch auf. Sie wurde viel später, nach dem Zweiten Weltkrieg, zwar wieder gegründet, war dann aber von Anfang an eine Organisation, die der revolutionären Arbeiterbewegung feindlich gegenüberstand und einen internationalen Zusammenschluss der bürgerlichen Sozialdemokratie darstellte. Die konsequenten revolutionären Sozialisten zogen aus dem Verrat der Sozialdemokratie ihre Schlussfolgerung. Die Bolschewiki in Russland waren von Anfang an gegen den Krieg gewesen und führten 1917 die Arbeiter und Bauern in der Oktoberrevolution zum Sieg. Schon während des Krieges hatten Marxisten aus anderen Ländern begonnen, sich unabhängig von der pro-imperialistischen Führung der Sozialdemokratie neu zu organisieren. So zum Beispiel in der Gruppe Internationale bzw. Spartakusgruppe in Deutschland. Nach der Oktoberrevolution kam es in zahllosen Ländern zur Gründung kommunistischer Parteien. Oft, aber nicht immer, entstanden diese aus Abspaltungen der sozialdemokratischen Parteien. 1919 fand dann im revolutionären Moskau der Gründungskongress der Dritten Internationale, der Kommunistischen Internationale, abgekürzt Komintern oder KI, statt. Die Komintern war mehr als ein bloßes Bündnistreffen kommunistischer Parteien. Sie war eine wirkliche Weltorganisation der Kommunisten mit regelmäßigen Weltkongressen, auf denen die Delegierten über die Politik der kommunistischen Weltbewegung bestimmten. Zwischen den Kongressen traf das Exekutivkomitee der Komintern, EKKI, die Entscheidungen. Auch die klassenkämpferischen Massenorganisationen bauten zu dieser Zeit teilweise internationale Organisationsstrukturen auf. So zum Beispiel die Internationale Rote Hilfe, die internationale Kampagnen zur Unterstützung politischer Gefangener organisierte und die Rote Gewerkschaftsinternationale als Dachverband der klassenorientierten Gewerkschaften. Die Komintern verabschiedete auf ihrem 6. Weltkongress 1928 auch ein gemeinsames Programm, in dem als Strategie die Einheitsfront mit den sozialdemokratischen Arbeitern bei gleichzeitigem Kampf gegen die sozialdemokratischen Führungen angestrebt wurde. Der 7. Weltkongress fand dann 1935 statt, nachdem der Faschismus in Deutschland bereits an die Macht gekommen war und die Komintern ihre Anstrengungen darauf fokussierte, den faschistischen Einfluss überall zurückzudrängen. Auf diesem Kongress wurde dann beschlossen, dass die kommunistischen Parteien Volksfrontbündnisse mit den sozialdemokratischen und anderen bürgerlichen Parteien gegen den Faschismus schmieden sollten. Als nach einem faschistischen Putsch in Spanien 1936 ein Krieg ausbrach, organisierte die Komintern ein historisch nie dagewesenes Beispiel an proletarischem Internationalismus. Die internationalen Brigaden, in denen vor allem Kommunisten, aber auch andere Antifaschisten aus verschiedensten Teilen der Welt sich zusammenschlossen, um freiwillig gegen den Faschismus in Spanien zu kämpfen. Im Zweiten Weltkrieg wurde die Komintern dann 1943 aufgelöst, mit der Begründung, dass die Kampfbedingungen in jedem Land sehr unterschiedlich seien und die kommunistischen Parteien daher besser für die Revolution kämpfen könnten, wenn sie eigenständig ihre Strategie entwickeln. 1947 wurde das Kommunistische Informationsbüro Cominform gegründet, in dem sich einige kommunistische Parteien, allerdings bei weitem nicht alle, weiterhin austauschten. Das Cominform wurde aber bereits 1956 wieder aufgelöst. Seitdem existiert keine feste Organisationsform der kommunistischen Parteien mehr. Lediglich unverbindliche Treffen der kommunistischen und Arbeiterparteien in verschiedenen Konstellationen finden weiterhin statt, auf denen aber keine verbindlichen Beschlüsse gefasst werden. Der Wiederaufbau einer neuen kommunistischen Weltorganisation ist damit heute die Aufgabe der Kommunisten der ganzen Welt. Allerdings wäre die Voraussetzung dafür, dass es zumindest in den wesentlichen strategischen Fragen eine Einigkeit innerhalb der kommunistischen Weltbewegung gäbe. In vielen kommunistischen Parteien sind aber reformistische und revisionistische Positionen vorherrschend. Mit diesen Positionen kann es aber für die Kommunisten keine organisatorische Einheit geben, selbst wenn ein inhaltlicher Austausch mit Parteien auch trotz grundsätzlicher inhaltlicher Differenzen sinnvoll sein kann.